Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I told you yesterday Ich habe dir gestern gesagt, that I will show you today how Paul could have that incredible balance. ich zeige dir heute, wie Paulus dieses erstaunliche Gleichgewicht haben konnte. Okay, look. Schau. He just said that he was this ripped out of his mother's womb. Er sagte zuletzt, dass er wie aus dem Mutterleib herausgerissen wurde. He just said that he was the most insignificant of all the apostles and not even worthy. Er sagte, er sei der unbedeutendste aller Apostel und nicht einmal würdig. Look what he says now. Schau, was er jetzt sagt. There is one of the most beautiful divine buts. Es ist eines der schönsten göttlichen Aber. He says, but God's amazing grace has made me who I am. Er sagt, aber Gottes erstaunliche Gnade hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Verse 10 of 1 Corinthians 15 has been a scripture that has guided me for a long time. Vers 10 aus 1. Korinther 15 ist eine Schriftstelle, die mich lange Zeit begleitet hat. I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because Paul had a clear understanding that naturally speaking he was not qualified. Weil Paulus sich darüber im Klaren war, dass er von Natur aus nicht qualifiziert war. But then he had another clear understanding that it's the amazing grace of God that has qualified him. Aber er hatte auch ein ganz klares Verständnis darüber, dass es die erstaunliche Gnade Gottes ist, die ihn qualifizierte. The church has got this so wrong, and I know I'm generalizing. Die Gemeinde hat das so falsch verstanden und ich weiß, ich verallgemeinere. The church is constantly looking for qualified people to become the next leaders. Die Gemeinde ist ständig auf der Suche nach qualifizierten Menschen, die ihre nächsten Leiter werden sollen. God didn't do that with Paul, and God doesn't do that at all. Das hat Gott bei Paulus nicht getan und das tut er auch sonst nicht. A guy who murders Christian is not qualified to preach to Christian. Jemand, der Christen ermordet, ist nicht qualifiziert, den Christen zu predigen. A guy like Peter who denies Jesus is not qualified to preach Jesus. Jemand wie Petrus, der Jesus verleugnet, ist nicht qualifiziert, Jesus zu predigen. A guy like Thomas who is full of doubt and unbelief is not qualified to preach faith. Jemand wie Thomas, der voller Zweifel und Unglauben ist, ist nicht qualifiziert, Glauben zu predigen. When will the church wake up that God does not choose the qualified? Wann wird die Gemeinde aufwachen und erkennen, dass Gott nicht die Qualifizierten erwählt? If you live by your natural qualification, what do you need grace for? Wenn du nach deiner natürlichen Qualifikation lebst, wozu brauchst du dann Gnade? You don't need grace. Du brauchst keine Gnade. Go to heaven, simply your sins need to be forgiven and then you go there. Um in den Himmel zu kommen, müssen dir nur deine Sünden vergeben werden und dann kommst du dorthin. And Paul right here shows us the true power of grace. Paulus zeigt uns genau hier die wahre Macht der Gnade, which must be preached much more in the church. Die in der Gemeinde viel mehr gepredigt werden muss. And Paul shows us clearly that the power of grace is way beyond God's undeserved favor. Paulus zeigt uns deutlich, dass die Macht der Gnade weit über Gottes unverdiente Gunst hinausgeht. So look. Schau. He makes it clear I was not qualified. Er macht deutlich, dass er nicht qualifiziert war. Yet he makes it very clear I'm an apostle. Dennoch stellt er sehr klar, dass er ein Apostel ist. But he says that's only because of the grace of God, not because of I did something right. Aber er sagt, das ist nur aufgrund der Gnade Gottes, nicht weil ich etwas richtig gemacht habe. I can honestly say it's God's amazing grace who made me well. Ich kann ehrlich sagen, dass es Gottes erstaunliche Gnade ist, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Once you understand that, you're not going to judge others anymore. Wenn du das verstehst, wirst du andere nicht mehr verurteilen. Because you know everybody who lives by grace can have an abundant life. Weil du weißt, dass jeder, der aus der Gnade lebt, ein Leben in Fülle haben kann. I like the rest of this verse. Mir gefällt der Rest dieses Verses. Debbie doesn't like when I quote it. Debbie mag es nicht, wenn ich ihn zitiere. You know, Debbie says you just use scripture because you want to excuse your addiction to work. Debbie sagt, du benutzt diese Schriftstelle nur, um deine Arbeitssucht zu entschuldigen. Well, let's look what Paul says. Nun, schauen wir uns an, was Paulus sagt. He says, "English grace to me was not fruitless." Und seine Gnade an mir war nicht fruchtlos. In fact, I worked harder than all the rest. Vielmehr habe ich härter gearbeitet als alle anderen. See? Siehst du? If Paul would have not lived by grace, he couldn't have worked harder than all of the rest. Wenn Paulus nicht aus Gnade gelebt hätte, hätte er nicht härter arbeiten können als alle anderen. I heard somebody say recently. Kürzlich hörte ich jemanden sagen, that the reason why God chose Paul, dass Gott Paulus deshalb auswählte? Because God knew, God needed a very extreme radical person. Weil Gott wusste, dass er eine sehr extreme radikale Person brauchte. God knew that Paul was that kind of personality. Gott wusste, dass Paulus diese Art von Persönlichkeit war. So God knew when he could use somebody with that personality, then he would continue the same way. Gott wusste, wenn er jemanden mit dieser Persönlichkeit verwenden könnte, würde er auf dieselbe Weise weitermachen. I'm sorry, I don't agree with that. Es tut mir leid, dem stimme ich nicht zu. And here is why I don't agree. Hier ist der Grund, warum ich dem nicht zustimme. Paul makes it very clear that he did not work harder than the others because he was that kind of personality. Paulus macht sehr deutlich, dass er nicht härter arbeitete als die anderen, weil er diese Art von Persönlichkeit war. He was very clear. Er war sehr deutlich. He said his grace was not fruitless. Er sagte, dass seine Gnade nicht fruchtlos war. And then look what he says. Was sagt er noch? After he says that I worked harder than all the rest. Nachdem er erklärt, dass er härter arbeitet als alle anderen, he says this, sagt er das. Yet not in my own strength, but in God. Doch nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. For his empowering grace is poured out upon me. Denn seine stärkende Gnade ist über mich ausgegossen. See, if Paul would have simply continued to work more than anybody else because that was his personality. Wenn Paulus einfach weiter mehr gearbeitet hätte als alle anderen, nur weil das seine Persönlichkeit war, he would have said, dann hätte er gesagt, well, God knew what kind of temperament he made me. Nun, Gott wusste, wie viel Temperament er mir gegeben hat. God knew I'm a guy who doesn't like to sleep a lot, just works like crazy. Gott wusste, dass ich jemand bin, der nicht gerne viel schläft und wie verrückt arbeitet. That's what I used to do in my previous life. Das habe ich in meinem früheren Leben ja auch getan. So God found me and God said, that's exactly the temperament I need. Gott fand mich und sagte, das ist genau das Temperament, das ich brauche. But Paul says the opposite. Paulus sagt aber genau das Gegenteil. He says, I was not qualified. Er sagt, ich war nicht qualifiziert. Grace made me the way that I am today. Die Gnade hat mich zu dem gemacht, dass ich heute bin. Tomorrow I'm going to talk a little bit more about that because I like it. Morgen werde ich ein wenig mehr darüber sprechen, weil es mir gefällt. See you guys tomorrow. Bis morgen.